Ich komme aus Polen. In Polen ist solche Sitte, dass wenn man mit Referaten fertig ist und noch Zeit bleibt, macht man die nächsten Referate, die für Nachmittag vorgesehen wurden. Und dann gibt es gemeinsame Diskussion. Mir scheint, wir haben noch eine Stunde Zeit, ja, und könnten wir die Zeit so ausnutzen. Ich weiß nicht, wie es im Westen ist, jedenfalls sage ich, wie man das in Polen ordnet. Ja. Das ist ein schönes Beispiel für Ordnung aus Polen, das vielleicht Anregung ist. Aber vielleicht darf ich meine Frage nochmal wiederholen, ob zu diesem Problemkreis, den wir jetzt haben, direkte Fragen sich anschließen. Dann können wir dann, wenn uns Zeit bleibt, das gerne aufgreifen. Herr Sorko, bitteschön. Wie es gestern schon angesprochen war, ist diese Frage der Internationalisierung der Minderheitenproblematik innerhalb diesen internationalen Minderheitenschutzes ein Grundproblem der Beschränkung der staatlichen Souveränität. Und jemand hat das auch erwähnt, dass diese internationalisierte Minderheitenschutzsystem gibt viele Möglichkeiten für sogenannte Extremisten innerhalb der Minderheiten. Ich glaube, dass, was Herr Zaffi erwähnt hat, diese internationalisierte System war funktionsfähig, doch haben die einige extreme Strömungen innerhalb der Minderheiten vielleicht das missbraucht. Aber die größten Missbraucher waren gerade die Staaten, die daran interessiert waren. Und ich glaube, wenn wir diese Zwischenkriegszeit aus dem Gesichtspunkt, was ist nutzbar und was können wir weiter benutzen, dann wir sollen diese Gefahren sehen, dass diese Internationalisierung ist immer missbrauchbar, aber das kann man einfach nicht als höchste Gefahr oder ein Präzedenzfall sehen, dass dann sollen wir nichts machen. Ja, aber jetzt ganz direkt zum Referat. Die ungarische Kritik, und das ist nicht nur ungarische Kritik, aber eine Kritik von Minderheiten, war in drei, vier Richtungen, ich glaube, schon eine berechtigte Kritik für dieses ganze System. Und das kann ich vielleicht als Frage stellen. Zum Erst, das war immer eine ewig grüne Frage, warum sind in diesem Committee of Three Leute von solchen exotischen Ländern wie Brasilien oder Bolivien, die selbstverständlich neutral waren, aber für mitteleuropäische Fragen waren keine Fachleute. Ob Herr Zaffi ein gutes Beispiel dazu hat, dass von diesen lateinamerikanischen oder verschiedenen anderen exotischen Ländern gekommenen Leute wirklich gute Fachleute für diese Fragen waren. Eine andere Frage oder eine kritische Bemerkung war, dass die Absenz der petitionierenden Minderheiten innerhalb des Verfahrens, das war immer ein Problem, dass diese Komitee hat ihre Kontrollfrage an die Regierungskreise der betreffenden Staaten gegeben und nicht für die Minderheiten. Das war nur einziger Sonderfall, was ich auch erwähnt habe, gegenüber der Rumänien-Ungarns. Und dann eine sehr kritische Frage, und das bleibt, ich glaube, auch für heutige Situation ziemlich kritisch. Im September 2022 aufgrund einer Initiative der tschechoslowakischen und polnischen Regierung gibt es eine Sekretariat General soll nicht nur die Minderheiten Petitionen erledigen, aber sie soll kontinuierlich auch die Loyalität der Minderheiten gegenüber der Mehrheitsnation und gegenüber der Staat zu prüfen und die Beweismaterial auch für diese Regierungen geben. Und selbstverständlich, wenn eine Minderheitenkontrolle mit einem Kontrolle der Loyalität zusammengeht, dann ist das immer für die Minderheiten, die nicht dabei sind, dann ist das immer problematisch ist oder war ist geworden. Und vielleicht noch zwei Informationsfragen zu Frau Schlusser. Entschuldige, ich werde das lernen, weil ich möchte zu Ihnen kommen. Welche innere Struktur, Stiftungsstruktur ist bei Ihnen? Ob man aufgrund einer konkreten Petition auch die Regierungsantworten und Verfahren, die Prozedur durchschauen kann, oder man soll das in verschiedenen Kartonen suchen. Eine zweite Informationsfrage, dass ob Sie eine schöne Sammlung von Dissertationen haben, dass die Kollegen schon geschrieben haben. Dankeschön. Ja. Vielleicht darf ich selbst eine Frage anschließen, die an sich an das knüpft, was Herr Sorkor gesagt hat. Es besteht ja in gewisser Weise Ungleichheit der Positionen oder sagen wir es etwas pointierter der Waffen. Auf der einen Seite der Staaten, die im Völkerbund eine besondere Betrachtung, Beachtung erfahren, und auf der anderen Seite Individuen, Gruppen oder so Parlamentarier. Das ist eine Art von Konfrontation, die es für die Appellierenden sehr schwer macht, zurechtzukommen, zu ihrem Recht zu kommen. Das andere ist die Manipulierbarkeit innerhalb des Völkerbundes selbst. Das heißt, mir ist aus Akten bekannt, dass Benesch als Vertreter im Völkerbundrat vorweg informiert worden ist über bestimmte Petitionen und die abbiegen konnte, damit das Verfahren hier unter möglichst geringem Prestigeverlust für ihn und für seine Regierung verlaufen konnte. Auch hier also eine Ungleichgewichtigkeit in der Behandlung. Bitte schön. Ja, vielleicht so eine Information allgemeiner Art. Wenn eine Petition Genf erreichte und diese Petition als annehmbar galt, dann wurde sie dem Verbundrat zugewiesen, wurde aber, was den Inhalt anbelangt, von einem sogenannten Dreierkomitee geprüft. Das heißt nicht der ganze Verbundrat, sondern nur drei Mitglieder dieses Organs. Das sind die Minderheitenkomitee. Und für jede einzelne Petition wurde ein neuer Dreierkomitee gebildet. Jetzt der Reihe nach, was die Missbräuche, die möglichen Missbräuche des Petitionsrechts anbelangt, ich bin mit dir vollkommen einverstanden. Wenn es auch Missbräuche gegeben hat, trotzdem war es gut, dass die Minderheiten diese Möglichkeit hatten, an den Völkerbund zu appellieren. Und ich würde auch sagen, wenn man die Tätigkeit des Völkerbundes auf diesem Gebiet ein bisschen prüft, muss man sagen, dass die Diplomaten in Genf sehr aufmerksam gewesen sind. Ich meine, wenn in der Tat Missbräuche vorhanden waren, dann haben sie keinen Anlass gegeben zur Verfolgung der Prozedur, sodass Missbräuche das Funktionieren des Systems nicht beeinträchtigt haben. Die zweite Frage ist in der Tat interessant, würde ich sagen. Und das heißt die Frage der Kompetenz der außereuropäischen Mitglieder des Völkerbundsrates, die normalerweise zur Bildung eines Dreierkomitees herangezogen wurden. Ich kann nur darauf hinweisen, dass die Prüfung der Petition formell vom Dreierkomitee geschah, dass aber die ständige Minderheitenkommission beim Sekretariat die entscheidenden Arbeiten leistete. Und das Personal dieser Kommission, dieser Minderheitenabteilung beim Sekretariat, war in der Tat von Leuten besetzt, die sich ganz gut auskannten. Also In der Tat, ich glaube, ich kenne keinen Fall, wo die Meinung der Minderheitenabteilung beim Sekretariat von dem Dreierkomitee geändert, im Wesentlichen geändert worden ist. Das heißt, die Südamerikaner und die Japaner, die normalerweise als Minderheitenreferenten galten im Völkerbundsrat, folgten ziemlich peinlich den Anweisungen der Minderheitenkommission. Und dieses Personal war wirklich sehr gut ausgebildet und spezialisiert. In diesem Sinne würde ich sagen, dass die Prüfung wirklich sachgemäß und, ich meine, allen Anforderungen entsprechend war. Warum wurden nur Staaten informiert oder Regierungen? Das war formell so. In der Tat teilte der Dreierkomitee immer der interessierten Regierung auch den Text der Petition mit. Aber das war, glaube ich, im Grunde genommen auch korrekt. Ich meine, eine Regierung wurde kritisiert und nach dem Prinzip audietur et altera pars war es notwendig, auch die Meinung oder die Darstellung oder die Berichtigungen der Regierung zu fordern. Ich sehe darin keinen Anlass zur Kritik. Warum nicht die Minderheiten oder warum nicht der Beschwerdeführer? Das war in der Tat sozusagen ein Mangel, obwohl ich schon gesagt habe, dass diese Beschwerdeführer, die Leute, die eben eine Petition verfassten, irgendwie die Möglichkeit hatten, doch zusätzliche Informationen nach Genf zukommen zu lassen oder vom Stand des Verfahrens informiert zu werden. Denn diese Leute, im Allgemeinen, nicht alle, aber standen doch irgendwie in Verbindung mit der diplomatischen Vertretung ihrer konnationalen Staates sozusagen in Minderheitenstaat. Und durch diese diplomatische Vertretung konnten in der Tat Informationen verteilt werden, selbstverständlich auf sehr diskreter Weise, die dem Beschwerdeführer helfen konnten, sodass die Information nicht so einseitig war. Ich meine, auch der Beschwerdeführer konnte etwas erfahren. Es war aber nicht formell und in diesem Mangel kann man in der Tat etwas Negatives sehen. Und das ist im Grunde genommen auch eine Antwort auf Ihre, wenn ich es richtig verstanden habe, Frage. Bitte schön. Bitte schön, ja, wenn Sie eine Sekunde, dann wollen wir es mal. Leoncini, avevo una domanda al professor Pirevez. Nel senso che volevo chiedere. C'è una componente, mi sembra, italiana a Trieste non nazionalista. Penso a Gianni Stupavic, per esempio, che appunto è stato uno dei primi, anzi primo, da parte italiana a lasciare rapporti con la nazione ceca, con i ciechi, e ha scritto appunto quel fondamentale saggio che al tempo venne pubblicato sulla Voce di Prezzolini, appunto La nazione ceca, che poi fu ristampato recentemente. Ecco, voglio dire, ci sono stati dei contatti fra questa componente non nazionalista, italiana non nazionalista e esponenti sloveni a Trieste, ecco, questo può essere. Grazie. Darf ich Sie erst bitten, dann vielleicht die Frage und dann kann Sie weitergeben. Ja, ich wollte noch etwas anschließen auf die Frage, die an Herrn Zaffi gestellt wurde, und zwar die Mitglieder der Section, der Minority Section betreffend. Das mussten ja das war im Konvent so festgelegt, das mussten neutrale Mitglieder sein. Die durften also weder den Großmächten noch osteuropäischen Mächten noch den Ländern, die selbst betroffen waren, anhängen. Von diesen Ländern sein, sondern dadurch ergab sich eben, dass die von eben Südamerika, was blieb denn noch viel übrig, nicht, oder diesen etwas weit von Europa entfernten Staaten sich rekrutierten. Es waren aber, oder durch die Arbeit mit den Minderheiten, waren das eben dann doch Leute, die sich zu Fachkräften erzogen haben, ausgebildet haben, die in der Sektion waren, während die, die im Dreierkomitee nachher waren, die bekamen ja eigentlich die Vorarbeit geleistet schon von der Sektion. Die mussten also nicht in Details gehen, sondern diese Arbeit, diese Detailarbeit wurde in der Sektion geleistet. Und daher konnten dieser Dreierrat überhaupt die Arbeit machen, indem sie eben doch die Unterlagen zugeführt bekamen. Und dann haben sich eben, was ich vorher auch schon erwähnt habe, dann in diesen Meetings mit dem Dreierrat, bei dem Sektionsvertreter immer anwesend waren, da wurden eben diese Protokolle geführt, die zunächst inoffiziell waren und dann ab 29 dann veröffentlicht wurden. Ja, ich glaube, das nochmal zu dieser Frage. Dann die Frage, die an mich gestellt wurde. Die innere Struktur. Ob man den Verlauf der Petition in einem Akt findet? Ja, die innere Struktur der Akten, ob man die Petition in einem Akte findet oder zu den verschiedenen Ländern. Und wie leicht und wie schwer. Gut, ich habe das schon vorher erwähnt, dass man eben suchen muss, wie in jedem Archiv, nicht wahr? Es ist, der eine sucht besser, der andere sucht schlechter. Das ist sehr individuell und eine Portion Glück gehört auch noch dazu, denn man muss also jedes Aktenband durchgehen. Nun sind die auch geschrieben in verschiedenen, meistens in Französisch, der eine ist gut in Französisch, der andere überliest Dinge. Das ist eben ganz, kommt auch vieles, gerade bei der Benutzung von Quellenmaterial kommt es doch auf den einzelnen Forscher an, wie intensiv er die Sache betreibt, wie ins Detail er geht. Und eben, wenn Sprachschwierigkeiten sind, wie weit er die bewältigen kann. Im Grunde genommen, wenn er das Generalrepertorium benutzt, sollte er eigentlich schon recht viel zu den Fragen, die er hat, finden. Die Akte dann selbst beinhaltet, wie ich schon sagte, einmal die Petition, dann der ganze Schriftverkehr, der innerhalb der Organisation stattgefunden hat, der mit den Regierungsvertretern stattgefunden hat, der mit den Leuten, die die Petition eingebracht haben oder den Regierungen dort stattgefunden hat, ist natürlich nicht in jedem Fall der gleiche, sondern das ist ganz danach, hängt davon ab, wie schwer der Fall angesehen wurde oder ob er überhaupt angenommen wurde, ob die Kommission zu dem Entschluss kam, die Petition weiterzugeben oder zu bearbeiten. Sie haben ja, Herr Safi, die Akten benutzt und können von der praktischen Seite vielleicht dazu gleich was anschließen. Ich möchte dann noch sagen, zur zweiten Frage, ob Dissertationen vorliegen und ob wir die auch schön gesammelt haben. Nun, wenn Sie zu uns ins Archiv kommen, haben Sie als erstes eine Benutzer-Agreement zu unterzeichnen, auf dem auch ganz klar steht, wenn Sie Ihre Arbeit vollendet haben und diese ist gedruckt oder auch nicht gedruckt, liegt nur maschinenschriftlich vor, bitte geben Sie uns 2 Exemplare ab. Nicht nur bitte geben Sie, sondern Sie verpflichten sich hier mit uns 2 Exemplare abzugeben. Das ist eigentlich ganz klar. Nur leider, wenn dann der Benutzer endlich seine Arbeit, seine Dissertation oder was immer es ist, fertiggestellt hat, ist er so glücklich darüber, dass er das vergisst. Ich muss also sagen, nein, es liegt uns leider nichts Vollständiges vor. Aber ich habe jetzt vor einem Vierteljahr alle Benutzer zurück bis 1988 anschreiben lassen. Manche sind mittlerweile verzogen, da kam der Schritt wieder zurück, dass sie uns doch bitte ihr Belegexemplar abliefern mögen. Und seitdem sind tatsächlich auch einige eingelaufen. Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, wie viele da die Minoritäten betreffen. So viel ich weiß, keiner bisher. Durch diese Kartei, die wir führen über die Benutzer, können wir natürlich feststellen, wer über Minoritäten gearbeitet hat. Aber wie gesagt, eingegangen ist ganz wenig. Ein Artikel von einem Herrn Fötsch, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, V-O-E-T-C-H, hat geschrieben über diese League of Nations, diese Minority Section in dem Sekretariat. Das ist eigentlich ein ganz guter, einführender Artikel. Aber sonst, wie gesagt, liegt sehr wenig vor und eine Sammlung schon gleich gar nicht. Ja, ich wollte nur sagen, meiner Erfahrung nach findet man nicht in einem Dossier alle Dokumente, die sich auf eine Petition beziehen. Da muss man wirklich viel danach suchen und man muss auch ein bisschen Glück haben. Und da darf ich nochmal erwähnen, die Sachkartei, die ist ganz wichtig. Nicht, dass jemand kommt und sagt, ach nein, im Generalrepertorium, das ist ja so einfach, setze ich mich hin. Nein, man muss also tatsächlich die Sachkartei. Und dann, was auch wichtig ist, weil Sach- und Namenskartei, die sind also sind erstens mal nicht ganz zuverlässig, aber wenn man dann die Akten durchgeht und da sind zum Beispiel dann Namen genannt, dass man eben, wenn man einen Namen hat und den weiterverfolgen will, dass man dann in die Namenskartei geht und dann eben da zusätzlich Informationen bekommen kann, ob von diesem Korrespondenten oder von diesem Sachbearbeiter noch irgendwelche Akten irgendwo anders sind. Und nicht nur in den Section Files, also in der Registratur der Minority Section, sondern auch in den politischen Akten muss man nachgucken. Die ja auch irgendwie, oder in den sozialpolitischen Akten, Sozialakten. Und das ist also eine Verzweigtheit, die man dann auch durch die Arbeit mit den Akten einfach die Erfahrung dann bekommt. Ich möchte vielleicht noch eine Sache erwähnen, die ich heute Morgen vergessen habe. Und zwar, was wir auch nicht haben, ist eine Analyse unsere Aktenbestände, jetzt, ich spreche von den Minoritäten oder überhaupt Minoritätenabteilungen betreffend. Aber hier in diesem Zusammenhang und in diesem Gremium möchte ich das eigentlich nochmal aufwerfen, diese Frage, und anbieten, dass wenn Sie Studenten haben oder einen bestimmten Fonds haben, der die Möglichkeit gäbe, einen Studenten darauf anzusetzen oder einen Assistenten, der einmal die Akten analysiert, die zu der Minderheitenfrage vorliegen, dass man mal ein Bild davon bekommt. So geht jeder hin, da arbeiten vielleicht 10 Leute an der Minderheitenfrage und man weiß es eigentlich immer noch nicht, was für Akten da vorliegen und was in den Akten, eben genau diese Frage, was in den Akten ist. Leider können wir das im Archiv nicht machen, aus den schon zuvor genannten personellen Gründen. Ich meine, das ist ja ziemlich einsehbar, dass das von uns nicht geliefert werden kann. Aber ich glaube, das wäre eine sehr interessante und für die Forschung auch sehr nützliche Arbeit, wenn man so etwas mal durchführen lassen könnte. Danke. Forse un attimo, scusi se interrompo, volevo solo aggiungere una domanda a Pirjevec, così forse può rispondere a tutte e due, se mi permette. Volevo sottolineare questo aspetto di Wilfian come presidente del congresso delle minoranze, che effettivamente è stato un momento molto importante, una collaborazione internazionale fra le minoranze in Europa. Allora, siccome però bisogna dire che questo congresso è poi stato ispirato e anche che si ripeteva annualmente, è stato ispirato e finanziariamente siamo sostenuto dalla Germania, perché ovviamente, ecco, vorrei sapere se Wilfian ha, ovviamente era al corrente di questi finanziamenti tedeschi, che poi erano gli unici, accanto a pochi soldi ungheresi, che arrivavano, se era al corrente, se ha, per così dire, era disposto a qualche transizione nei confronti degli interessi tedeschi più generali, e E poi, seconda parte della domanda, quando invece dopo la presa di potere di Hitler il congresso delle minoranze si è rifiutato di condannare la politica antisemita della Germania, Wilfan però è rimasto, ecco, vorrei sapere se questo non gli ha creato qualche, così dire, problema di coscienza. Sì. Ecco, intanto per quanto riguarda il rapporto tra intellettuali a Trieste, intellettuali democratici, chiamiamolo così, di nazionalità italiana e slovena, direi che questa è una tragedia di Trieste. Non si è mai creata in certo qual modo la possibilità di un vero e proprio dialogo. Ci sono stati degli episodi all'inizio del secolo, per esempio, quando il Vivante aveva dei contatti con Tuma, che era un esponente della socialdemocrazia slovena e così via, però il tutto è rimasto abbastanza episodico. E dopo la guerra, quando appunto questi personaggi come Gianni Stuparic sono tornati a Trieste, essi in qualche maniera hanno osservato la situazione con disperazione, ma senza però reagire in maniera pubblica. Credo che anche l'atmosfera fosse tale che appunto la possibilità di azione era estremamente limitata. Stuparic, del quale del resto il collega Apich ha pubblicato recentemente un interessantissimo appunto libro dedicato a questo ultimo periodo della sua vita, appunto se ne sta solo, isolato, disperato nel considerare, nel guardare, nel vedere la situazione, ma senza poter reagire, e si rifugia praticamente nel suo diario, in certo qual modo. Ecco, per quanto riguarda invece questo aspetto di Wilfan, che è a capo di una, presidente di un'organizzazione che evidentemente è finanziata dai tedeschi, bisogna dire che egli se ne allontana, ma però piuttosto tardi, cioè verso il 38, mentre resta attivo a Vienna per parecchio tempo, dunque praticamente fino all'Anschluss, con certi atteggiamenti critici. Per esempio, proprio per quanto riguarda gli ebrei, io ho trovato adesso un suo articolo apparso sul Nation und Staat, dove appunto pubblicava, non molto frequentemente ma talvolta sì, dove viene sottolineato in maniera molto precisa anche il diritto degli ebrei di essere trattati come minoranza. Mi sembra un atteggiamento, per i tempi appunto che correvano, è abbastanza coraggioso. Mit den Experten zu sprechen, dann würde ich. Es gibt ja gewissermaßen das Problem der Durchsetzbarkeit. Das Problem der Durchsetzbarkeit von Feststellungen, die der Völkerbund nun getroffen hat. Welches Mittel hatte er eigentlich, hier zu wirken? Es ist ja wohl in erster Linie das Prestige der Staaten selbst, die sich versuchten, dann aus der Schusslinie zu ziehen. Gibt es sonst welche Möglichkeiten der Sanktionen? Etwa die internationale Presse, denn die nationale Presse war in diesen Fragen ja auf Seiten der jeweiligen nationalen Regierungen. Ich würde sagen, es war nicht die Absicht des Völkerbundrates, etwas durchzusetzen. Der Völkerbundsrat hat immer auf einen Kompromiss hin gearbeitet. Und wenn ein guter Kompromiss nicht gelang, dann ein weniger guter. Und, aber Durchsetzung von dieser Frage ist nie ernsthaft geredet worden. Theoretisch war der sogenannte Garantieartikel in allen Minderheitenverträgen sehr weitgehend. Denn dieser Artikel besagte, dass der Völkerbundsrat berechtigt war, jede Maßnahme zu ergreifen, die zur Beseitigung oder Verhinderung einer Verletzung der Verträge geführt hätte. Und das war so weitgehender, hätte dieser Artikel nicht sein können. Theoretisch also könnten in der Tat auch, konnten in der Tat auch Sanktionen eingeführt werden gegen den Staat. Aber nicht einmal ansatzweise, nicht einmal theoretisch ist diese Frage behandelt worden. Es war unvorstellbar. Und das, wenn ich etwas hinzufügen kann, das ist in der Tat auch interessant im Hinblick auf das, was unser Kollege Sarka gesagt hat, und zwar über die Zweckmäßigkeit der Einsetzung einer sogenannten ständigen Kommission. Das ist in der Tat ein Problem, das die deutsche und ungarische Diplomatie zugleich sehr oft unterstrichen haben. Sie haben diese Kommission immer wieder vorgeschlagen, aber der Vorschlag ist nie angenommen worden. Ich bin der Meinung, aber das ist meine persönliche Meinung, dass dieses Verlangen nach einer ständigen Kommission, die die Aufgabe gehabt hätte, ständig über die Einhaltung der Minderheitenschutzbestimmungen zu wachen, eher eine propagandistische Absicht hatte, weil sie einfach nicht durchzuführen war. Also ich weiß nicht, wie eine ständige Minderheitenkommission hätte aussehen können. Ich muss sagen, die Vorschläge sind in der Tat zahlreich gewesen von Seiten der ungarischen und der deutschen Diplomatie, aber nicht, meiner Meinung nach, nicht klar genug, nicht artikuliert genug. Ich kann mir nicht vorstellen, was darunter eigentlich verstanden wurde. Und darüber könnten wir vielleicht, wenn wir Zeit haben und Lust, ein bisschen diskutieren. In der Tat. Ja, Gott sei Dank haben wir etwas Zeit. Herr Dimitrov. Dimitrov Ginevra. Comme hier, j'ai défendu un petit peu le système international et je retiens l'intérêt du professeur Zarka à ce sujet. J'aimerais toujours défendre ma position et je me réfère au système, aux instruments juridiques de la Société des Nations. Et j'aimerais attirer votre attention qu'il n'y avait pas seulement les traités spéciaux dits de minorité, et tout particulièrement l'article 12 du traité polonais, mais on pouvait référer à l'article 11, paragraphe A du pacte, qui consiste tout État membre de la Société des Nations avait le droit de saisir le Conseil ou l'Assemblée de la Société des Nations sur un problème grave qui touche la sécurité ou la souveraineté de certains États. Et nous voyons qu'à partir de 1924, parallèlement avec le système de pétition qui commence à être rodé, nous avons plusieurs sessions spéciales du Conseil où sont examinées les affaires les plus graves concernant les minorités, les relations interethniques qui dirigent deux pays voisins vers la guerre. Toujours, j'aimerais citer les Balkans. Nous avons eu le conflit bulgaro-grec de 1924 qui risquait de devenir une guerre. On a fait appel au Conseil et le problème a été réglé. D'ailleurs, le conflit gréco-bulgare de 1925 est devenu le modèle comment résoudre d'une manière pacifique un conflit international. Plus tard, le même conflit, le même modèle sera utilisé dans le conflit chino-japonais et d'autres. Mais je reviens au système de protection des minorités pour vous dire que le système était pas seulement politique et limité au pouvoir suprême politique qui était le Conseil, mais il y avait aussi d'autres instances plus larges, pas seulement le comité de trois qui était formidable, et là nous pouvons débattre longuement pour comprendre le rôle de ce comité de trois, mais il y avait le Conseil, l'Assemblée, et je rappelle aussi l'existence de la Cour permanente de droit international. Plusieurs affaires minoritaires ont été référées à la Cour. Bien sûr, il est vrai que pendant la période entre les deux guerres, c'est le Conseil qui a assumé la majorité des problèmes et le traitement était plutôt politique. Et là, nous voyons toujours l'influence de la conférence de la paix, les vainqueurs et les vaincus. Doit-on dire aussi entre nous que, déjà à Paris, concernant les traités de paix, de minorité, il y avait quelques réserves secrètes. Comment interpréter les traités de minorité? Rappelons que ces traités ont été imposés aux nouveaux États. Qui ne voulait pas se traiter. Il faut voir le comportement de Paderewski, il faut voir surtout le comportement des diplomates yougoslaves qui ne voulaient pas de ces traités et qu'ils ont pu quand même faire des arrangements derrière les traités et qui, des réserves qui officiellement n'ont jamais été acceptées, mais dans l'esprit de quelques hauts fonctionnaires de la Société des Nations et tout, surtout dans l'esprit du premier directeur de la section des minorités, Eric Colburn, il était au courant de toutes ces réserves. Et même si on n'avait pas une publication, il les portait dans son esprit et il donnait une certaine interprétation dans l'esprit, dans la logique de la conférence de la paix. Et ce qui, au début, n'est-ce pas, devenait une affaire très discrète, mais qui, à la longue, s'éclaircit. Et à partir de 1926, avec l'entrée de l'Allemagne dans la Société des Nations, nous avons cette deuxième doctrine de considérer la protection des minorités vraiment comme une conservation des minorités et pas une assimilation. Alors, j'ai voulu juste attirer votre attention que le système a été très complexe. Mais si je le défends, pourquoi je le défends? Parce que même au niveau des pétitions, et prenons le cas de la Hongrie, il y en a une documentation extrêmement riche. Toutes les pétitions recevables ou irrecevables sont conservées dans les archives. Vous pouvez trouver, avec le document de base, la pétition, les commentaires des experts. Pourquoi accepter ou ne pas accepter la pétition? Et rappelons qu'il y avait 5 conditions de recevabilité. Il fallait qu'un pétitionnaire connaisse et respecte ces conditions. Malheureusement, et Dr Zarfi l'a souligné, pendant les premières années, les pétitionnaires ne connaissaient pas la règle. Et déjà, envoyer une pétition à Genève, avoir même une accusée de réception, c'était un grand succès pour les minorités. Avoir une pétition déclarée recevable, et il y en a un nombre de pétitions hongroises qui étaient recevables, il faut considérer ce travail concret de la Société des Nations. Bien sûr que les analyses juridiques générales, nous pouvons tout de suite voir que le système est insuffisant, il y a des lacunes graves, il y a l'élément politique, nous avons souligné, qui faussait le droit, n'est-ce pas? Le système n'était pas purement juridique. Et de là, tous les inconvénients dans la justice qu'il fallait faire. Maintenant, le problème de la souveraineté que vous avez soulevé. Ben là, disons que la souveraineté est le plus grand, il était ce principe de la souveraineté, était le plus grand ennemi de la Société des Nations, comme c'est le plus grand ennemi des Nations Unies aujourd'hui. C'est un concept qui évolue. Et vous savez bien que la souveraineté est définie surtout par quelque chose qui, à la fin du XXe siècle, est aberrant. C'est quoi? C'est le territoire. Le territoire, aujourd'hui, c'est une aberration. Moi, je suis prêt. Si on avait et frontières, quand je dis territoire, je parle de frontières. Sur la carte de l'Europe, il n'y en a pas une seule frontière juste. toutes ces frontières étaient le résultat des décisions politiques de certaines conférences et que l'histoire, éventuellement, peut corriger par ici et par là, mais c'est des décisions qui ont vécu leur temps. Et dois-je dire que dans certains pays occidentaux, ce problème de souveraineté est révisé dans le cadre de la communauté européenne. Le problème de frontières aujourd'hui, il faut le considérer sous l'angle d'une coopération transfrontalière. Les frontières du passé ne sont pas justes et ce n'est pas eux qui doivent couper une ville comme Berlin en deux ou des pays et des peuples en deux. Voilà, je vous remercie. Ja, herzlichen Dank auch für den Appell, der darin besteht, die Spezialstudien zu erweitern. Denn es geistert ja durch die Literatur eigentlich die Vorstellung, dass die damit befassten Experten von den Problemen wenig oder nichts verstanden hätten. Ich darf nur erinnern, dass das Buch von Harold Nicholson, Peacemaking 1919, diese Vorstellung in die Welt gesetzt hat. Es haben über Fragen internationaler Politik eigentlich nur in uninformierte Leute gesprochen. Und diese Hinweise auf die Experten, die sich nun ernsthaft mit den Problemen Gedanken gemacht haben, scheint mir ganz wichtig, weil hier dann doch wohl die Vorbehalte der interessierten Parteien eine wirkliche Beobachtung der Wahrheit verstellt haben. Dankeschön. Ja, bitte. Monsieur Dimitrov, parlo in italiano, tanto mi capisce. L'articolo 11 dello Statuto della Società delle Nazioni non poteva venire usato per questioni di minoranze. Noi abbiamo una certa casistica. Ci sono stati dei tentativi di usare l'articolo 11 dello Statuto della Società delle Nazioni per risolvere o per portare in discussione al Consiglio questioni di minoranze. Questi tentativi non hanno avuto successo. Nei suoi 20 anni di vita il Consiglio della Società delle Nazioni non si è mai occupato di questioni di minoranze sulla base dell'articolo 11 dello Statuto. Quindi questa era una, tra l'altro, idea diffusa in tutta la dottrina giuridica del momento e questa era una via chiusa, non si poteva usare per questioni di minoranze. Articolo 11 dava in pratica questo vantaggio che i tempi di esame di un caso venivano accorciati. Sulla Corte di Giustizia dell'AIA è vero che faceva parte del sistema, ma soltanto se lo decideva il Consiglio. Voglio dire, il Consiglio era pur sempre il centro su cui ruotava tutta la questione. Nessuno Stato poteva, tranne la Convenzione di Ginevra, l'ho detto, poteva rivolgersi alla Corte di Giustizia dell'AIA sulla base dei trattati per le minoranze. Quindi, sì, diciamo, la Corte internazionale svolgeva un ruolo, però molto, molto limitato e sempre su richiesta del Consiglio. Ja, zur Frage, warum die Deutschen und die Magyaren, die Ungarn immer neue Initiative gemacht haben. Wenn zwei Leute machen dieselbe, dann ist das schon nicht dieselbe. Und wenn die Deutschen und die Magyaren sind gekommen mit neuen Initiative im Minderheitensystem, das war immer ein bisschen auch verdächtig. Aber es ging prinzipiell um einige Grundfragen. Und eine Grundfrage war die beschränkte Initiationsrecht, Initiativerecht. Das heißt, wenn man jemanden nicht erreichen oder nicht beweist oder eine ein Staat eine Minderheitenpetition nicht angenommen hat, dann sie waren eigentlich ohne Hoffnung. Und deswegen würde es vielleicht viel besser, eine anständige Kommission zu haben, wo eine Verfahrungs- oder ein Prozedural ganz automatisch würde. Und das war auch ein anderes Problem, dass zum Beispiel im Fall der ungarischen Minderheitenpetition, das war immer ein Problem, wer von Mitgliedstaaten riskiert einen Konflikt mit der Tschechoslowakei oder mit der Rumänien wegen ungarischen Minderheitenproblemen. Und das war immer ein Handicap für diese Minderheitenpetitionen. Aber, was ich auch in meinem Vortrag gesagt habe, dann, es war nicht so schlecht, wie allgemein man dachte, weil diese Minderheitenpetitionen haben gerade wegen sachlichen Beurteilung der Sachapparat, der Minderheitenkomitee, doch eine Chance. Aber das hat nicht verhindert die grundsätzliche Widerspruch zwischen rechtlich und juristisch fundierten Minderheitenpetitionen und politischen Erledigung diesen Petitionen. Und deswegen, ich glaube, diese ganz neue Institutionerscheinungen wie Minderheiten, diese internationale Minderheitenkomitee in Warschau oder diese neue Institution, das ist sehr, sehr wichtig, weil das kann auf einmal sachlich und politisch eine Basis haben. Und das, diese Kompetenzproblem, das war eigentlich nicht gelöst während der ganzen Periode. Danke. Schön. Sind weitere Fragen, Anregungen? Herr Safi, wenn Sie dann vielleicht noch etwas zum Schluss sagen wollten, dann haben wir nichts mehr zu dem Frage, Frau Husser.